Egopreneurship, neuer Begriff, spannend. Egopreneurship, weil wir hier öfter so Diskussionen haben über Ego und auch immer wieder diese Diskussion kommt zum Entrepreneurship. Braucht man da ein ganz besonderes Durchsetzungswillen? Manche glauben Ellenbogen und wenn man so empirische Studien hat, heißt es eigentlich, Entrepreneurs kommen aus allen Schichten, mit aller Bildung, mit allem, was es so gibt, klein und groß. Also es gibt eigentlich nichts. Familienhintergrund, gerade Bildung, beides, ganz ohne, mit viel. Ich will darauf hinaus, es kommt eigentlich nichts heraus, was man so als Sicherheit nehmen könnte, zu sagen, das ist jemand, der als Entrepreneur später Erfolg hat oder nicht. Ja. Aber eine Geschichte kommt immer so am Rande, da heißt das Englisch Perseverance. Das ist ein Faktor, der lädt Durchhaltevermögen. Deswegen versuche ich ja immer so herauszufinden, was hat die Leute dazu gebracht, dabei zu bleiben und bei den Schwierigkeiten, die ja oft dann auch erheblich sind, nicht hinzuwerfen. Also dieses Durchhaltevermögen. Zu diesem Stichwort Ego, was ist Ihre Erfahrung? Braucht man ein starkes Ego? Also dieses Napoleonische, da hat einer alle sein Volk zu Füßen liegen, ist selber Kaiser geworden, ist hoch beliebt und anerkannt und dann entscheidet er, dass er gegen Russland Krieg führen möchte. Und kommt sogar bis Moskau. Also dieses verrückte Napoleonische, ich komme drauf. Ein ganz aktuellen Brief, jemand, der hat sich ein bisschen beschwert und sagte, das ist alles, der zieht alle so Ego. Und diese napoleonischen Leute, die gibt es natürlich, aber die sollte man doch nicht verherrlichen, die sollte man eher mal eins runterholen vom Sockel, die sollte man bedauern. Vielleicht hätte den Napoleon jemand in die Hand nehmen sollen und dass er sich mal ausweinen darf, da hätte er sich das sparen können mit Russland. Hätte auch klappen können. Also wissen wir alle, was gemeint ist. Dieses, ich nenne es so das Napoleonische. Ja. In manchen der Entrepreneurs erkennt man das wieder, aber in anderen Berufen ja auch, Politiker oder Militärs oder was immer. Wie sehen Sie selber, ist das Ego ein starkes Element, das man braucht im Entrepreneurship? Also grundsätzlich braucht man ja, also man würde kein Durchhaltevermögen aufbringen können, wenn man nicht an etwas glauben würde, an das glauben würde, was man tut, ja. Und die Leidenschaft für die Dinge, die man tut oder die Inhalte, die man nachverfolgt und betreibt und gleichzeitig das Vermögen an Dinge auch dran zu bleiben und fokussiert zu sein, ich glaube, die Paarung ist einfach notwendig, um erfolgreich durchzuhalten dann auch, ja. Weil Rückschläge kommen immer. Nur ist ja Ego so ein ambivalentes Ding. Man hat das Gefühl, manche haben zu viel und andere haben zu wenig. Ja. Und in der Mitte braucht man so ein Mittelmaß an Ego? Ja, definitiv. Also man muss natürlich absorbieren, was von rechts und links kommt. Ne? Und man muss für sich aber auch einen Weg finden, die richtigen Sachen zu absorbieren. Man muss eine gewisse Beurteilungsfähigkeit haben, wenn man sich mit Beratern, Coaches oder Experten einlässt, muss an der Idee, die man hat, im Grundsatz und in der Vision, finde ich, festhalten, dennoch aber aufnahmefähig sein für Einflüsse von außen. Wie stark dann das Ego, also das Ego spielt dann eine Rolle, wenn ich mir überlege, wie stark kann ich Sachen von außerhalb absorbieren und wie lernfähig bin ich auch. Es gibt natürlich Unternehmer, die einfach mit dem Kopf durch die Wand und ich mache das jetzt egal, was kommt und egal, was die Presse sagt, egal, was meine Familie sagt, egal, was meine Kinder, meine Frau, ich mache das einfach. Es funktioniert dann vielleicht auch, aber ich bin mir nicht sicher, wie stark es langfristig funktioniert, weil Menschen sind grundsätzlich so ausgelegt, dass sie gefallen wollen und dass sie dauerhaft nur mit Dingen bestehen, die sie gerne machen. Und man kann kurzfristig sicher mit einem super starken Ego Erfolg haben, aber ich weiß nicht, ob das langfristig so der Erfolgsweg ist. Klingt so wie ein Panzer, der so durchfährt, egal ob er da Kritik kriegt oder nicht. Ich habe ein bisschen in Ihren Sachen natürlich gelesen. Sie sehen das Ego ja eher als positiv. Als ich es erst dachte, oh Gott. Ja, das Ego ist aber auch die Reaktion, die oft kommt. Genau, ja, Ego ist erstmal relativ negativ. Sie sagen, es ist nicht falsch, wenn einer ein bisschen an sich selber glaubt. Ja. Und wenn er versucht herauszufinden, was er eigentlich will. Genau. Und das dann auch ein Stück weit konsequent durchhält. Dieses Herausfinden, was man will. Nicht so leicht. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also es ist ja ein aktuelles Thema. Viele in der Diskussion, wie weiß ich denn überhaupt, was ich will? Also die Eltern schwätzen was aneinander, genau. Die Lehrer, der Pfarrer, also es gibt eine Menge Einflüsse. Der Buddhismus sagt, eigentlich muss man sich von allem dem lösen, bis man völlig leer ist. Ja. Und dann sozusagen aufnimmt, ist uns wenig vertraut. Wir glauben so an Bildung und da muss so richtig rein in die jungen Leute. Erst sind die unreif und dann durch dieses Viele da, was da Bildung ist, werden sie reif und handlungsfähig. Ist nicht Ihr Modell? Das ist nicht unser Modell. Klar kann man weit zurück in die Kindheit gehen, weil das, was unsere starke Neigung und Leidenschaft auslebt, sind meistens Dinge, die wir schon gerne gemacht haben, als wir klein waren. Also Hobbys, die wir gemacht haben, Sachen, wo wir uns wohlgefühlt haben, wofür haben wir gerne Anerkennung bekommen, wo haben wir uns dahinter gehangen, wofür haben wir Interessen und Leidenschaft entwickelt. Und dann mit Erziehung und Eltern, ach nee, mach doch nicht Literaturwissenschaften, mach doch lieber BWL so, ne? Also ist irgendwas Sicheres, wird man dann so ein bisschen geschient in eine bestimmte Richtung. Und da ist es dann ganz schwer, ab einem bestimmten Zeitpunkt, mit einem bestimmten Alter und mit bestimmter Konstitution für sich rauszufinden, wofür brenne ich denn eigentlich? Und das allererste Coaching und Seminar, was wir auch mit Egopreneurship gemacht haben, war voller Berater, die irgendwie, oder Berater und Berufstätige, die 1-2 Jahre im Beruf waren und so sagten irgendwie, Mensch, also das kann es jetzt nicht gewesen sein, ja. Also ich habe da eine Idee, dafür brenne ich vielleicht, ich muss das mal ein bisschen ausprobieren und abstecken, inwieweit ich mich mit einer neuen Idee oder mit einem Umschwung auch mit meinem beruflichen Umfeld verwirklichen kann. Bin ich der Typ dafür? Kann ich das? Wo sind meine Stärken überhaupt? Man verliert ja auch im Berufsleben, wenn man ganz stark in weiß nicht, 60 Stunden die Woche arbeitet oder 50 Stunden auch nur und man macht vielleicht noch zusätzlich was, was einem nicht so Spaß macht, dann verliert man ganz schnell den Überblick darüber, was man eigentlich gerne macht. Und das Gefühl ist weg. Das Gefühl ist absolut weg. So im Laufen und Rennen, ja. Und in den Anforderungen. Ja, man macht einfach nur noch im Sinne von durchführen. Sie sagen, der Kern ist herausfinden, was ich will und nur dann kann ich so einigermaßen zentriert und mit Ausdauer arbeiten. Ja, genau. Nochmal zurück zu dem Punkt, wie finde ich es heraus? Wie finden Sie es heraus? Wie finde ich es? Bei mir persönlich oder bei anderen? Bei Ihnen persönlich, wir haben Sie selber. Ja. Und wie arbeiten Sie mit anderen? Wir arbeiten mit anderen. Also für mich persönlich ist es auch immer, es ist immer ein Prozess, bei jedem ist es ein Prozess. Also da kann man heute mit jemandem darüber reden oder den für 1-2 Tage in einem Workshop zum Beispiel haben oder auch in einem Coaching haben und in einem Jahr ist es wieder komplett andere Geschichten, weil sich einfach Lebensumstände geändert haben und auch die physische und geistige Konstitution des Menschen. Wie wir Gründer, Gründungswillige oder auch Gründungsteams durch an das Thema, was will ich, was sind meine Motivationen und Stärken ranführen, ist durch Motivationsprofiling. Haben Sie schon mal vom Reese-Profile gehört? Ich habe noch nichts von gehört, vielleicht haben die anderen. Ja, wir haben bei uns im Team eine, die ist Masterin in dem Gebiet und die führt Leute daran durch. Also jeder Mensch hat 16 Lebensmotive, die einen bestimmen. Also wie arbeitet man am besten? Wo entstehen Reibereien mit Mitmenschen? Wie agiere ich im Team? Was motiviert mich und treibt mich an? Also das fängt an von, habe ich ein hohes Anerkennungsgefühl oder muss ich unabhängig arbeiten? Arbeite ich gern mit Menschen zusammen? Bin ich sehr ordentlich strukturiert oder so? Und das einfach für sich schon mal zu wissen und dann herauszufinden, welcher Arbeitstyp ich eigentlich auch bin, welcher Lebenstyp ich sein muss und mit wem vor allem ich zusammenarbeiten muss gleichzeitig, ist schon mal der erste Schritt zu einem stärkeren Wohlfühlfaktor in Job und Berufsleben. Also rausfinden, was liegt mir, was fällt mir leicht. Genau. Ja. Ja. So, jetzt wenn ich das weiß, dann kommen Sie und sagen, okay, jetzt hast du ein Stück weit dieses Voraussetzung, du stehst im Mittelpunkt, die Idee, du weißt jetzt eher, welche Ideen stimmig zu dir als Person sind und welche nicht. Naja, das wissen wir dann in dem Schritt noch nicht. Also dann, wir haben jetzt die Persönlichkeitsseite Und dann kommen die Gründer oder Teams auch zu uns und haben eine Idee oder vielleicht schon ein Konzept, woran sie schon arbeiten, auch intensiv. Und jetzt sind sie aber meistens in das Konzept verliebt, so kenne ich das. Ja. Und wollen überhaupt nicht mehr. Weder wollen sie Kritik hören, noch irgendwie, dass das ein Anfangsding ist und man jetzt eigentlich erst weiterentwickeln möchte. Ja. Habe ich die Erfahrung, blocken die meisten. Jetzt haben sie irgendwas und jetzt wollen sie auch festhalten. Ja, genau. Typische Fälle sind so, also die Leute, mit Ideen kommen, sind meistens absolute Visionäre, ja. Nur denen fehlt dann so die Macherkomponente. Und man muss dann einfach, indem man die Anforderungen der Idee betrachtet, also habe ich jetzt zum Beispiel ein Online-Business, bin aber der absolute Teammensch, ja, dann brauche ich nicht hinter meinem Computer sitzen, das macht keinen Sinn. Versuchen wir die Idee nochmal von der Person an sich, von der Person neben mir, von Dritten oder von der Marktsicht her zu beleuchten und zu gucken, passt es denn jetzt noch oder in welcher Richtung muss ich mich denn mehr bewegen? Muss ich mehr an meine Stärken und Schwächen und Kompetenzen ran oder muss ich oder fehlt es dann tatsächlich an der Marktseite, weil das schon ein Thema ist, wo ich Leidenschaft empfinde, aber ich weiß nicht, wie ich es vermarkten soll. Also es gibt immer verschiedene Komponenten, die bei einer Idee dann erstmal stimmig und in Einklang gebracht werden müssen. Und Sie als Beraterin, Coach, sind jemand, der, wie gehen Sie vor? Sie versuchen Fragen Antworten stellen. Zu skizzieren, Sie versuchen Fragen ja, zu stellen, genau. Weil Sie glauben, Sie können bessere Fragen stellen als der Betroffene, wahrscheinlich. Weil man einen anderen Blick drauf hat, man hat eine andere Sichtweise auf die Idee und auf die Person. Wenn ich jetzt ein Dickkopf bin und ich habe eine Idee, die ich unbedingt durchsetzen will, dann habe ich erstmal auch Scheuklappen drauf an. Das ist erstmal ganz gut, weil das ist die Basis für ein gewisses Durchhaltevermögen. Scheuklappen sind manchmal, also für die Pferde sind die gut. Ja, also in bestimmten Situationen sind die auch gut. Sind die gut, an anderen nicht. Ja. Woran erkennt man, wann sie gut sind und wann nicht? Also klassisches Beispiel ist so, ich habe ein Startup-Team vor mir und das sind alles Freunde irgendwie, ne? Und die ticken alle gleich, ja? Und die kennen sich von der Arbeit, haben schon zusammen gearbeitet oder von der Kindheit oder vom Sport. Und die haben vielleicht noch alle einen BWLer-Hintergrund, ja? Das mag ein harmonisches Team sein. Halten Sie nichts von? Man muss also verschiedene Stärken miteinander auch kombinieren, also Sichtweisen. Also es ist immer ganz spannend, wenn wir einen Workshop haben und da sitzen nur Naturwissenschaftler, die haben eine komplett andere Denkweise und präsentieren ihre Ideen auch ganz anders. Mit einem wirtschaftlichen Hintergrund kommen wieder eine andere Komponente rein. Das ist die fachliche Seite und dann ist nochmal eine ganz starke persönliche Seite da. Also man braucht immer in einem Team gewisse Komponenten, die da sein müssen, damit das Team funktioniert. Also jemand, der auch mal Kritik übt, jemand, der umsetzt, jemand, der kreativ ist, jemand, der weiterentwickelt, jemand, der auch so ein bisschen den Haufen zusammenhält. Also das sind alles arbeitsteilige Funktionen und nicht alle das Gleiche, weil sie dann auch leicht konkurrieren. Wirkt sich dann auch auf die Arbeit aus, aber es sind eigentlich Persönlichkeitsschemata, die jemand hat. Also es gibt immer Leute, die immer stark auf andere eingehen, die haben dann können den Haufen gut zusammenhalten und es gibt immer, und dafür gibt es Methoden, das rauszukitzeln und es gibt immer Leute, die immer so die Bedenkenträger sind, ja Mensch, das klappt auch nicht und so, ne? Das muss man auch haben, durchaus, und das ist auch fruchtbar. Und ein Team ist gut, wenn sie alle diese Funktionen haben. Also es gibt da eine Menge an Eigenschaften, aber ein Team ist immer gut, wenn es möglichst vielseitig ist. Okay. Ja. Wenn man Beruf aus dem macht, was Sie machen, was ist Ihr genuiner Beitrag, was ist Ihr Marktvorteil? Und wahrscheinlich, wenn wir von Egopreneurship reden, hat es ja was mit Ihnen zu tun. Ja. Wie haben Sie selber gefunden, was Ihr Ding ist und wie bringen Sie es ins Spiel? Also Egopreneurship ist daraus entstanden, dass ich mit 5 Leuten auf einer Konferenz saß und wir so alle, Mensch, du bist auch so ein Selbstständig, ach Mensch, hätte ich auch Lust drauf, ich bin schon seit 2 Jahren berufstätig oder 3 Jahren berufstätig und irgendwie weiß ich aber nicht genau, ob das was für mich ist. Und wir haben bestimmt ein halbes Jahr oder ein Jahr zusammengesessen auf verschiedenen, weil wir alle in einer Stadt zufällig gewohnt haben, bei verschiedenen Gegebenheiten und irgendwann haben wir festgestellt, Mensch, wir sind eigentlich die Einzigen, die sich auch die Frage stellen, ob wir Gründertypen oder Unternehmertypen sind, ob wir eigentlich das gerne machen, was wir gerade machen, ob nicht was anderes besser wäre. Und weil wir 2-3 langjährige Trainer und Coaches da haben, die die in der Erwachsenenbildung oder auch als Jugendcoaches da richtig viel Erfahrung haben, haben wir in Nukumanix da ein Konzept daraus entwickelt, wie wir mal und haben es auch gleich getestet, wie wir in 2-Tages-Workshop mal wirklich von einer Person, Idee zu einem stehenden Konzept auch kommen. Das habe ich gesehen, Ihre Workshops. Sie gehen tatsächlich von der Person aus und sagen, wir müssen etwas finden, was zur Person passt. Was also reizt dich? Meistens würden wir sagen vom Markt. Was wird denn nachgefragt? Was ist denn erfolgreich? Machen wir das dann? Sie sagen, nee, die Person steht im Mittelpunkt. Mhm. Wir müssen was finden, was zur Person passt. Und was sagt der Markt dazu? Zunächst ist die Marktsicht aber die, mit der die Gründer kommen, witzigerweise. Also wirklich, ich habe eine Nische, ach Mensch, das könnte funktionieren. Da hätte ich auch Lust drauf. So, und jetzt gehen wir her, so, hast du da wirklich Stärken drin? Hol man nicht jemand noch anderen rein ins Team? Ist es wirklich das, was du willst? Weil ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, der ist seit 5 Jahren in seinem Startup Geschäftsführer und Mitgründer. Und er sagte, ich würde mir wünschen, manchmal inhaltlich mehr mit der da auch getrieben zu sein, weil man hat einfach so viele Rückschläge und Downs auch in der ganzen Zeit. Woher kommt die Energie? Ja, die Energie kommt eben von der Leidenschaft. Das ist ja so ein Satz, man soll sein Hobby nicht zum Beruf machen. Mhm. Das wäre die Gegenposition. Ist ja auch was dran. Ja, das stimmt. Da ist auch was dran. Wenn das Hobby Geld bringt, warum nicht? Also das Hobby doch zum Beruf machen. Naja, gründen bedeutet schon irgendwo wirtschaftlich tragfähig zu sein. Ich vermute mal, der Satz kommt daher, dass wenn man es dann zum Beruf macht, dann so viel reinkommt, dass das Hobby ruiniert ist und es trotzdem als Beruf nicht klappt. Also ich vermute, daher kommt dieser Satz. Ja, da war aber das Hobby aber auch nicht das, was man gerne gemacht hat vielleicht, sondern wo man so reingerutscht ist vielleicht. Ja, ne? Ja, dass man glaubt, Also dieses Herausfinden, das ist eine alte philosophische Frage. Ja. Über dem Tempel von Delphi. Erkenne dich selbst, werte dir, du bist. Und dann sei, tu es, mach es. Das ist auch nicht in 2 Tagen Workshop erkannt. Das Programm ist wirklich ein der Prozess. Westlichen, ursprünglich mal das Programm der westlichen Bildung gewesen. Heute völlig vergessen mit Curriculum und irgendwie Köpfe voll kriegen mit Wissen. Aber es war, erkenne dich selbst. Ja. Ich finde das ein tolles Programm. Es klingt widersprüchlich, aber so. Worauf ich hinaus will, dieses Erkenne dich selbst, wir haben am Anfang schon gesagt, das ist ja nicht so einfach. Nee, das ist nicht so einfach. Wir sind Produkt von so vielen Einflüssen und irgendwas hat jemand dran geschwätzt und für irgendwas haben wir eine Belohnung gekriegt oder die Mama hat uns an die Brust gedrückt oder was. Ist ja gefährlich. Ist ja gefährlich. Ja. Also dieses zu behaupten, man könne herausfinden, was man will. Manche Leute haben das. Und ich habe es auch noch nicht. Also das ist wirklich immer ein Prozess und auch immer wieder ein selber zurücktreten. Ja? Also für mich hilft es immer selber zu erkennen, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner unter all dem, was ich tue. Also wo will ich mehr von wissen? Was ist eigentlich was kommt unterm Strich, was ist unterm Strich immer gleich? Also ich kann jetzt das machen und kann auch Gründer coachen im Vegopreneurship. Ich kann auch mal jemanden bei einem Businessplan unterstützen und ich kann Unternehmen beraten. Aber was ist der underlying die Basis all dessen ist, dass ich vielleicht gerne anderen Leuten helfe oder anderen Leuten in ihrem Entwicklungsweg begleite. Und gucken, was fällt dem anderen leicht? Genau, ja. Was fällt ihm leicht? Und die Vermutung, wenn es ihm leicht fällt, hat er ein bestimmtes Talent? Oder? Ich weiß nicht, ob das was fällt dem anderen leicht, immer das ist. Also mir fallen auch sehr viele Sachen leicht. Und ich habe auch immer gedacht, ich habe ein super Talent, Excel-Tabellen hin und her zu schieben. Ja? Also es fällt mir leicht, aber dafür stehe ich nicht morgens auf und denke, juhu, eine neue Akquisition und ich kann da jetzt Zahlen hin und her schieben. Also so fing ich an in meinem Berufsleben. Ne? Und das fiel mir leicht, ja, dafür habe ich auch Lob bekommen und es tat mir auch gut, das Lob zu bekommen, weil ich einfach eine Person bin, die das auch gerne erhält. Aber wirklich Tag und Nacht dafür zu arbeiten, das war es eigentlich nicht. Also dieses dem anderen helfen herauszufinden, was er kann, was er will, ist ja ein hoher Anspruch. Das ist ja, geht doch mitten in die auch aktuelle Philosophiediskussion. Ja. Würden Sie sagen, letztlich ist es egal, wenn der Betreffende daran glaubt? Letztlich ist es egal, was er macht, wenn der Betreffende glaubt? Also ist es nicht also er muss auch die Suggestion? Ja, er muss auch die gewissen Tools dafür zur Verfügung stellen. Er muss auch Team zur Verfügung stehen, um das also ausführen zu können. Also die Idee muss für dich brennen, aber du musst es nachher natürlich auch auf die Straße bringen können und du musst es durchhalten. Und wenn man für eine Sache brennt, dann kann man es durchhalten und kann man es auch ausführen. Allerdings passiert es auch nicht mal eben so, sondern wichtig ist dann noch, die richtigen Tools an die Hand zu bekommen, dass ich es auch machen kann. Also Napoleon hätte jetzt auch nicht nach Russland reiten können ohne ein Pferd. Ja? Also selbst wenn er das hätte richtig gewollt. Ne? Da stehen natürlich auch noch ein paar Sachen dagegen. Allerdings höre ich auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel mit Investoren oder mit anderen Leuten auf in Berlin Menge Startup-Events oder so spreche, dass gerade im ersten Jahr die meisten Unternehmungen daran scheitern, dass das Team untereinander nicht klarkommt oder dass die Idee zu einer Vision oder Strategie geworden ist, mit der man sich nicht mehr so identifiziert und auf einmal bröckelt es auseinander. Und da kann die Idee an sich noch so sehr gut sein und auch die Nische noch so profitabel sein. Ja, also nur mal zu erinnern, dass ja die normale Beratung geht ja anders. Also das ganze Entrepreneurship in den USA, die Lehrbücher haben alle einen zentralen Begriff Opportunity Recognition. Da geht es nicht darum, was Sie wollen. Da gibt es eine Opportunity, die muss man erkennen. Ja. Und dann muss man relativ schnell, weil so Opportunities, so wie bei der Schießbude im Jahrmarkt, dann auch verschwinden wieder oder andere greifen zu. Also man muss die schnell erkennen und schnell reagieren. Ich sage immer, in Zehlendorf, bei der Bevölkerung gibt es vielleicht noch Raum für den vierten Copyshop. Drei gibt es schon, aber ein vierter würde noch gut passen. Das ist eine gute Geschäftsgelegenheit. Bevor jemand anderer den jetzt macht, mache ich den doch selber. Ja. Dann denke ich, verdammt nochmal, möchte ich mein Leben lang einen Copyshop in Zehlendorf machen? Eigentlich überhaupt nicht. Ja. Also mir hat dieses Opportunity Recognition nie eingeleuchtet. Das ist so ein Ding, was eigentlich völlig fremd zu mir ist. Es ist eine Opportunity, es ist verlockend, ich kann da Geld machen. Ja. Nehmen wir mal an, die genau. Opportunity ist also durchwachsen und zum, nicht nur so hingestellt. Ja. Gibt es eine Menge Beispiele, die auch erfolgreich waren. Ja. Und dann dazu springen und es machen. Mhm. Geht zu Lasten der Person. Es sei denn, ich bin nur zufällig jemand, der gerne im Laden steht und Zehlendorf auch das Publikum ist, das mir so liegt und ich da ganz zufrieden bin. Da kann man ja glücklich werden. Ja, also ich meine, der Laden in Zehlendorf wird ja auch Sinn machen, wenn man das weiß, wenn man macht das jetzt ein, zwei Jahre und dann fliegt die Kuh so sehr, dass man da nicht mehr drin stehen muss. Dass man es eben anhört. Zum Beispiel Instagram, ja, die sind da zufällig auch darauf gestoßen, dass das irgendwie klappen kann mit den mit dem Fotodienst. Und nach, weiß nicht wie viele Monaten, kam genau der Exit. So, jetzt haben die Geld, jetzt können sie sich überlegen, was sie gerne machen. Ne? Aber man ist schon damit getrieben, erstmal auch seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist absolut klar. Ne? Allerdings, mein Standpunkt ist eben, oder ich finde es sehr wichtig, dass man kann dauerhaft nur Erfolg haben, wenn man eine Sache sehr, sehr gerne tut. Ja. Also dieses Opportunity Recognition, schön, wenn es jemand machen will, aber es geht ein bisschen zu Lasten der eigenen Substanz. Und gut, wenn man Glück hat, ist man erfolgreich und gibt es auch schnell wieder ab. Ja. Der Holger Jonsson, der mit seinen Firmen sehr erfolgreich ist, der hat, von dem habe ich einen Satz, der heißt, ich hasse Opportunities, ich hasse Gelegenheiten. Ja. Ich hasse Gelegenheiten. Warum? Weil ich eine Idee habe, was ich machen soll und dann sind so links und rechts davon Gelegenheiten. Und wenn ich nicht aufpasse, bringt es mich weg von meiner eigenen Spur und ich sitze auf irgendeiner Gelegenheit und die nehmen einen ja auch in Anspruch. Und es kommt ja noch eine andere Gelegenheit. Dann kommt man plötzlich ist man weg von dem, was man gut durchdacht hatte und was man für sich herausgefunden hatte. Was man wirklich will, ist auch ein guter Satz. Also ich hasse Gelegenheiten. Finde ich immer dann, wenn irgendwas zum Verlocken ist, denke ich, halt Vorsicht. Nochmal einen Moment näher gucken. Vielleicht noch ein bisschen genauer zu dem, was Sie dann genau machen. Mhm. Wie kriegen Sie Ihr Klientel? Wie wird das auf Sie aufmerksam? Also entweder durch offene Seminare, die wir dann auch im Gründernetzwerk und an unsere eigenen Netzwerke anbieten. Seminare an und ziehen damit quasi, also holen sich Gründer, Gründungswillige, welche, die schon angefangen haben. Also meistens stehen die sehr, sehr stark am Anfang ihrer Idee und wollen so ein bisschen austesten in einer geschützten Umgebung, ob das was für sie ist und wie sie die weiterentwickeln können. So ein bisschen so ein Mini-Inkubator, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also geht es weniger um wirtschaftlichen Antrieb. Sicher gucken wir auch aufs Geschäftskonzept und wo die Kunden herkommen können, aber starker Fokus ist auf die Persönlichkeit des Gründers. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist, dass wir von Universitäten und Hochschulgründernetzwerk in Köln beispielsweise, Universität Köln, Uni Braunschweig oder das Max-Planck-Institut auch eines der Kunden, die quasi so ein bisschen mehr als Entrepreneurship in ihrem Umfeld auch stärken wollen, also für Promovierende oder für ihre Studierenden, die uns dann beauftragen und sagen, okay, weck doch mal die Lust am Unternehmersein. Es muss ja nicht nur zahlengetrieben sein, es muss ja auch was in der Person stecken, die da eine Leidenschaft fürs Gründen auch entwickelt. Das ist den Universitäten enorm, also, ja, bei Ihnen ja auch enorm wichtig, dass man auch die Lust und ja, den Geist fürs Gründen auch weckt. Und dieser Geist ist mehr Mensch Entrepreneurship. Wenn ich gut bin, kann ich Millionär werden, also jedenfalls mehr, als ich in so einem normalen Beruf. Oder ist es auch, es gibt ja viele Leute, die sagen Social Entrepreneurship, Social Business ist das ganz Große. Wo ist denn Ihre Erfahrung, wo die Motivation liegt? Für sich einen erfüllenden Beruf, ein geglücktes Leben für sich oder dieses, ich helfe der Welt und durch mich immer ein bisschen Deutschland gefährlich, am deutschen Wesen die Welt genesen und so, aber mal ohne Kritik oder ohne Verdacht, das ist ja auch eine schöne Geste, sagen, ich möchte etwas für andere machen. Es ist unterschiedlich, ja. Also meiner Erfahrung nach hat man das meiste Feuer in den Augen der Menschen, die wirklich was für ihr Umfeld machen wollen und was Größeres auch anstreben. Ist meistens eigentlich mit der Natur des Menschen auch verbunden, dass man gerne in der Umgebung, in der man ist, was Gutes tun will. Also es gibt wenige leidenschaftliche, super Ideen, die nicht an irgendeinem Kundennutzen orientiert sind. Sei das jetzt ein sozialer Nutzen oder sei das jetzt ein, ich mache die Welt für jemanden einfacher. Das dachte oder? Ich auch immer, aber die gute Untersuchung in der Umfrage, der glaubhafteste in der Umfrage war, für mich ist ein Glücksgefühl, da fährt ein Motorrad, wenn ich an der Ampel so aufdrehen kann und hinter mir ist so ein Cabrio und die kriegen den ganzen Qualm von meinem Motorrad. Da habe ich ein echt gutes Gefühl, denen Qualm ins Cabrio haue oder sowas. Aber wenn der aussteigt und ihn einen runterhaut, dann haben sie kein gutes Gefühl mehr. Ich denke, das ist der, ich weiß nicht, ob der ein glücklicher Mensch wird, wenn er auf solchen Sachen, also ich glaube nicht, dass der gute Freunde macht und sich äußerst beliebt macht, aber dieses... Also es gibt ja einen Satz, Schadenfreude ist die reinste Freude. Wir Menschen sind ja vielleicht nicht ganz so edel und so. Und es haben ja schon viele Ideologien daran gearbeitet, die einen 2000 Jahre, die anderen immerhin so 70 Jahre, wie man den Menschen jetzt zu einem edleren Menschen macht und mit so unklarem Erfolg. Es gibt ja so einen aufgeklärten Egoismus, der heißt, mach was für dich, aber... Du wirst am besten dann, wenn du es auch ein Stück weit mit Rücksichtnahme oder vielleicht sogar Empathie für die anderen machst. Ja. Ich glaube, das Zweite ist das bessere Prinzip. Ja. Nicht nur an sich zu denken, sondern wenigstens ein Stück weit auch an der anderen. Was ist so Ihre... Also Sie sagen doch, Sie kriegen so ein bisschen, was so Social Entrepreneurship ist. Ich bin ja immer so skeptisch an der Stelle mit dem sozialistischen Menschen und dem... Das sind ja alles Experimente, die eigentlich sehr klares Ergebnis hatten, so über die Zeit jedenfalls. An welches Beispiel denken Sie jetzt? Als Social Entrepreneurship habe ich ganz vielleicht ein anderes Bild gerade im Kopf. Also ich denke an die Ideen, die, also wir hatten zum Beispiel eine Gründerin, die hat dann einen Kindergarten aufgemacht, also mit einem alternativen Konzept zum Beispiel. Sowas wäre für mich auch ein Social Business, was irgendwie der Gesellschaft dann auch nutzt. Das kann oder auch Spaß haben Sie ein Negativbeispiel? Also so dieses, ich entäußere mich, ich opfere mich sozusagen für die Welt. Aha. Ja. Da habe ich immer, ich komme aus einer katholischen Landstadt, da habe ich immer so ein bisschen... Also ich bin ja von Herzen BWLer auch, ja. Also ich tue mich auch erstmal schwer damit, wenn jemand sagt, ich habe jetzt das bahnbrechende Konzept und ich werde in einem Jahr die Welt verändert haben oder das ist mein Ziel, die Welt zu verändern. Man kann es im Umfeld ein Stück weit besser machen, indem man besseren, höheren Kundennutzen stiftet oder indem man einfach ein soziales Projekt wirtschaftlich gut auf die Beine stellt. Allerdings ist ein Unternehmen, zumindest für mich im Kern, noch eine Sache, die sich finanziell selber trägt und im allerbesten Fall, und dazu tragen wir eigentlich dann auch bei, einen erhöhten Kundennutzen und aber auch einen hohen Nutzen für den Gründer selbst stiftet, und zwar indem er was macht, was ihm gefällt. Aufgeklärtes Selbstinteresse. Ja. Also ich finde auch, wenn man ein Produkt besser macht, wenn man es preiswerter macht, wenn man Ökologie und alle möglichen Sachen ein Stück weit bei berücksichtigt und dann auch noch etwas für sich selber hat, finde ich, ist eine ganz gelungene Geschichte. Und man muss sich nicht zu sehr sozusagen, ja, also wenn man dann älter wird, ist man vielleicht doch nicht mehr so Sozialist. Oder wenn die Freundin sagt, ja, da, der ist gut dran und du hast immer nur für die anderen gearbeitet, ist auch kein gutes Gefühl. Nein, man muss auch selber leben können von was. Und wenn ich halt oft unter der Brücke lebe, nur weil ich was Gutes für andere tue, weiß ich nicht, wie lange ich da selber für mich Energie habe, um es voranzutreiben. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Und die Enttäuschung verarbeiten. Genau, ja. Schön. Also wenn wir mehr über uns selber herausfinden wollen, wenn wir erstmal, bevor wir ins Businessmodell gehen, herausfinden wollen, was liegt uns, was können wir, was könnte man für andere tun, aber für sich selber auch, dann ist man bei Ihnen in so einer Art Vorphase, wenn ich das richtig verstehe, also noch vor dem eigentlichen Businessmodell oder wenn man eines mitbringt, dann etwas in Distanz und Prüfung des Businessmodells. Oder man erweitert sein Team und will einmal checken, wie passt das überhaupt rein. Das finde ich das Schöne am Entrepreneurship, nochmal zum Schluss zu sagen, dass Sie ja sich selber, weil Sie Ihr eigener Chef sind oder weil das Team keinen Chef hat, man sich so strukturieren kann, dass man das, was man nicht gerne macht, abgibt und das, was man gerne macht, behält. Ja. Das ist doch vielleicht auch ein Stück Egopreneurship zu sagen. Mach es relativ radikal. Also guck, dass du wirklich alles, was du nicht gerne magst, abgibst. Es gibt kein Gesetz, das sagt, dass du irgendetwas machen musst, wo du schlecht bist und was dir Mühe macht. Bist du meistens auch schlecht. Ja. Und, dann gib es ab. Es gibt keinen Grund, schlechte Sachen zu machen. Ja. Und such dir jemanden, der genau das kann und bring ins Team ein, wo du gut bist, was dir leicht fällt. Ja. Und was du, das soll das Ziel sein, ja. Das wäre so eine Teamkombination, die passt. Schön. Alles andere machen wir in der Pause. Ja. Also ich finde das eine wertvolle Ergänzung. So, das war auch der Grund, warum wir Sie eingeladen haben, zu sagen, das Thema muss stimmig sein zur Person. Ja. Nur dann hält man die Strapazen durch, die es doch hat, und die Ausdauer und ein Stück weit die Rückschläge, die auch irgendwie unvermeidlich sind. Ja, großer Dank. Ja, bitte sehr. Dankeschön.